Erster, wenn du, Israel, zu mir zurückkehrst, spricht der Herr, und deine Götzenbilder von mir entfernst und mir treu bleibst. Zweiter, dann wirst du ehrlich und aufrichtig schwören, so wahr der Herr lebt, und andere Völker werden sich durch ihn segnen und ihn loben. Dritter, denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt neues Land und sät nicht zwischen Dornen. Vierter, beschneidet euch für den Herrn und reinigt eure Herzen, ihr Männer von Juda und Bewohner Jerusalems, damit mein Zorn nicht wie Feuer ausbricht und wegen eurer bösen Taten unlöschbar brennt. Fünfter, verkündet in Juda und ruft in Jerusalem aus und sagt, blast die Trompete im ganzen Land. Ruft laut und sagt, sammelt euch, damit wir in die befestigten Städte fliehen können. Sechster, stellt ein Zeichen in Richtung Zion auf, flieht, bleibt nicht stehen. Denn ich bringe Unglück und große Zerstörung aus dem Norden. Siebter, ein Löwe ist aus seinem Versteck gekommen, ein Zerstörer der Völker ist aufgebrochen und hat seinen Ort verlassen, um dein Land zur Wüste zu machen und deine Städte zu zerstören, so dass niemand mehr darin wohnt. Achter, darum zieht Trauerkleider an, weint und klagt, denn der glühende Zorn des Herrn hat sich nicht von uns abgewendet. Neunter, an jenem Tag, spricht der Herr, werden der König und die Beamten keinen Rat wissen, die Priester werden sprachlos sein und die Propheten werden entsetzt sein. Zehnter, da sagte ich, ach, Herr, mein Gott. Du hast dieses Volk und Jerusalem wirklich sehr getäuscht, als du sagtest, es wird euch gut gehen, obwohl das Schwert sie jetzt tötet. Elfter, zu dieser Zeit wird man über dieses Volk und Jerusalem sagen, ein heißer Wind weht über die trockenen Hügel in der Wüste, und das ist das Tun meines Volkes, es ist nutzlos zum Reinigen oder Trennen. Zwölfter, ein starker Wind kommt von ihnen zu mir, aber jetzt werde ich mein Urteil über sie sprechen. Dreizehnter, seht. Er kommt wie Wolken, und seine Wagen sind wie ein Sturm, seine Pferde sind schneller als Adler. Wehe uns, wir sind verloren. 14. Reinige dein Herz vom Bösen, Jerusalem, damit du gerettet wirst. Wie lange sollen deine bösen Gedanken in dir bleiben? 15. Denn hört. Man verkündet Unglück von denn und meldet es vom Gebirge Ephraim. 16. Sagt es den Völkern. Ruft sie gegen Jerusalem auf. Belagerer kommen aus einem fernen Land und rufen gegen die Städte Judas zum Krieg auf. 17. Sie umzingeln es ringsum wie Wächter ein Feld, weil es sich gegen mich aufgelehnt hat, spricht der Herr. 18. Dein Verhalten und deine Taten haben dir das eingebracht. Das ist deine Bosheit, die so bitter ist und dich das Leben kostet. 19. Mein Innerstes. Mein Innerstes. Ich winde mich vor Schmerz. Mein Herz pocht wild, ich kann nicht schweigen. Denn meine Seele hört den Klang der Trompete, den Lärm des Krieges. 20. Immer wieder wird von Zerstörung berichtet, ja, das ganze Land ist verwüstet. Plötzlich sind meine Häuser zerstört, in einem Augenblick meine Zelte. 21. Wie lange muss ich noch Kriegsfahnen sehen und Trompetenklang hören? 22. Ja, mein Volk ist dumm, sie kennen mich nicht. Sie sind töricht und haben keinen Verstand. Sie sind klug darin, Böses zu tun, aber Gutes zu tun verstehen sie nicht. 23. Ich sah die Erde an und siehe, sie war öde und leer. Und zum Himmel hinauf, sein Licht war verschwunden. 24. Ich sah die Berge an und siehe, sie bebten, und alle Hügel zitterten. 25. Ich sah hin und siehe, da war kein einziger Mensch mehr, und alle Vögel am Himmel waren geflohen. 26. Ich sah hin und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden, und alle seine Städte waren zerstört, vom Herrn, wegen seines glühenden Zorns. 27. Jahr, so spricht der Herr, das ganze Land soll zur Einöde werden, aber ich werde sie nicht völlig vernichten. 28. Darum trauert die Erde, und der Himmel oben wird dunkel, weil ich das gesagt habe und es nicht bereuen werde. Ich habe es beschlossen und werde nicht davon abweichen. 29. Wegen des Lärms von Reitern und Bogenschützen fliehen alle Städte. Die Menschen verstecken sich in Dickichten und klettern auf Felsen. Alle Städte sind verlassen und niemand wohnt mehr darin. 30. Du aber, was willst du tun, wenn du besiegt bist? Auch wenn du dich in Scharlach kleidest und deine Augen mit Schminke verschönerst, machst du dich vergeblich schön. Deine Liebhaber verachten dich und wollen dich töten. 31. Jahr, ich höre ein Geschrei, wie das einer Frau, die ein Kind bekommt, einen Angstruf wie von einer Frau, die ihr erstes Kind gebiert. Es ist das Geschrei der Tochter Zion, die keuchend kämpft und flehend ihre Hände ausbreitet: Wehe mir! Denn meine Seele ist den Mördern ausgeliefert.